Molai. Hier stehe nur was über seinen Sarg, der den Mittelpunkt des Festes am 11. März ausmacht und worin sein Bildnis liegt. Eigentlich den Stiftungstag der neuen Vereinigung der Templer nach Molais Tode, wie der 27. Dezember der Stiftungstag des Inneren Bundes und das Johannesfest der Stiftungstag der äußeren Maurerei ist. Es wird nach der weltlichen und geistlichen Aufnahme gezeigt, erstens zur Erinnerung an die Standhaftigkeit und an die grausamen Schicksale unserer Brüder, zweitens zum Andenken Molais selbst, dessen Andenken wir unter der Hülle von Adonirams grausamen Tode feiern. Hier wird klar zum Ausdruck gebracht, dass das Andenken an Molai durch die Erinnerungen an Adoniram vertarnt werden soll. Musik. Alle Freimaurerbrüder werden aufgenommen unter dem Klange der Musik und unter vollkommener Harmonie. Historisch ist die Musik eine Erinnerung an den Wiederaufbau des Zweiten Tempels, dessen Grund beim Schall von Trompeten und Zimbeln und den vereinigten Gesange der Priester und Leviten gelegt wurde. Endlich erinnert die Musik, dass wir unter dem Schalle der Taten der Tempelbrüder aufgenommen werden. Pfeiler. Die Pfeiler, auch Kandelaber, Eckstein, Ecken des Tempels genannt, dürfen nicht verwechselt werden mit den Säulen J und B. Drei Pfeiler halten die Johannesmeisterloge und erinnern historisch an Salomo, an die Weisheit, weil er der weiseste König seiner Zeit war. An Adoniram, die Stärke, weil er mit Beharrlichkeit den Tempelbau leitete. An Hiram, die Schönheit, weil er winkelrecht behauene Steine und Zedern zum Tempelbau verschaffte. Refektorium. Ein Refektorium der Tempelbrüder soll gehalten werden am 11. März und am 27. Dezember. Refektorium, auch Remter, heißt ursprünglich der Versammlungs- und Speisesaal in den Burgen und Klöstern der geistlichen Ritterorden. Mit dem Wort Refektorium wird auch die in dem Saale abzuhaltende Feierlichkeit bezeichnet. Reißbrett. Das Reißbrett ist in den Johannesgraden mit dem spitzwinkligen Andreaskreuz oder der Zahl X bezeichnet, vergleiche Andreaskreuzzahlen, darunter hauptsächlich die 10 wirkenden Eigenschaften Gottes in ihrem Zusammenhange und Zusammenwirken verstanden werden, vergleiche Tafel des Sephiroth. Das wichtigste Reißbrett aber, welches die ganze dem Orden eigentümliche Methode, sich dem Ewigen zu nähern, enthält, und ohne welche wir die Symbolik des Ordens nie mehr in ihrer geometrischen Ordnung nachweisen könnten, ist das Reißbrett im 5. Grade, welches die feststehende und vorgeschriebene Ordnung enthält, wonach alles geschehen soll. Es muss hier auf die Einleitung der Schrift »Induziertes Irresein durch Okkultlehren« von Dr. M. Ludendorff verwiesen werden. In dem einleitenden Abschnitt »Die große politische Bedeutung der Okkultlehren« ist mitgeteilt, was der Hochgrad-Freimaurer Dr. Köthner, der der großen Landesloge angehört hat, über die Ordnung, nach der alles geschehen soll, ausführt. Forschende Brüder bitte ich, mich zu besuchen, da ich Gründe habe, die weitläufige Arbeit, die ich über dieses Reißbrett geschrieben habe, nicht mehr aus den Händen zu geben. Stellen: Das Reißbrett im 5. Grade ist stahlgrau, viereckig, darauf 7 Buchstaben en chiffre, Jehova, gemalt oder graviert sind. Ring. Der Ring des Ordensmeisters ist von Gold, darauf ein Dreieck von grünem Smaragd, worin das Wort, welches die Väter bewahren, Jehova oder ein sogenanntes höheres Wort für Jehova, mit den Buchstaben des verborgenen Spruches gestochen sein soll. Dieser Ring, welchen die Brüder am Finger des verbrannten Molai erkannten. Rose. Die Rose ist ein Symbol der Mysterien der Alten und bedeutet Verschwiegenheit, Schönheit und Schmuck. Der Leichnam Molais wird mit weißen und roten Rosen geziert, nachdem er erst in weiße Leinwand gewickelt war. Am 24. Juli 1314 schmücken sich die Brüder mit dem aus Molais Sarg genommenen weißen und roten Rosen. Das obige ist der Grund, dass an unserem Johannesfeste jedes Mal über die Rose gesprochen werden soll. wenn am Johannistag, am 24. Juni eines jeden Jahres, in Tausenden von einzelnen Freimaurerlogen Rosen verteilt werden, weiß wohl niemand von den ahnungslosen Brüdern der niederen Grade, dass die höchsten Grade durch die Rosen an den letzteren Großmeister des satanischen Templerordens Molai erinnert werden sollen. Sicher gibt es in allen Ländern in den unteren Graden Freimaurer, die das, was sie etwa in der Schule vom Templerorden gelernt haben, längst vergessen haben und die überhaupt nichts vom Templerbund und von Molai wissen, auf den alle diese Sinnbilder hinweisen. Rückungen. Es finden sich drei Rückungen, wenn wir vom Meister und Aufsehern im dritten Grade aus dem Sarg gehoben werden, und vier Rückungen, wenn wir im fünften Grade mittels des Seiles am Kran emporgezogen werden. Diese drei Rückungen erinnern moralisch an die Aufrichtung des unter dem Akazienzweige vergrabenen Meisters Adoniram. Säulen. Die Säulen, nicht zu verwechseln mit den Pfeilern, erscheinen als zwei und als vier Säulen. In den ersten Johannesgraden stehen zwei Säulen im Eingange der Vorhalle von Salomos Tempel. In dem vierten Grade stehen vier Säulen im Süden und Norden. Die Säulen bedeuten alle, ob ganz oder gebrochen, Japin und Boas, die schlechterdings notwendig sind, weil unser ganzes Gebäude darin ruht. In den Johannesgraden stellen aber die Säulen nur den alten Bund vor, der durch den salomonischen Tempel bezeichnet wird. Salbung. Das goldene Salbungsgefäß steht am 11. März, berufs der Aufnahme der Ritterkommandeure auf dem Altar. Diese Magistri Templi oder Architekten sind die vornehmsten Mitglieder des Ordens, im innersten Kreise des Tempels, wo die höchsten Kenntnisse verwahrt sind. Ihre Rechte sind teure Rechte, die alleine den Auserwählten vorbehalten sind, und ihre Kenntnisse solche Kenntnisse, welche der Sorge unserer Richter anvertraut wurden. Nach eingehender Vernehmung der ehemaligen Großmeister Dr. Müllendorf zu Protokoll des Gerichts gegeben, der 11. Grad bestehe aus dem Ordensmeister und den beiden Ordensarchitekten. Vergleiche den Abschnitt Geheime Hochgrade. Sarg. Der Sarg ist eine Übergangsform von dem ganz rohen Stein zu dem vollkommenen Kubus, steht deshalb wie dieser im Zentrum der Tafel und trägt wie dieser im Zentrum seines Zentrums die Tafel mit Jehova. Er bedeutet historisch erstens den Sarg Adonirams als Mittelpunkt unserer Mysterien, zweitens den Sarg Molais zum Gedächtnis der großen Verbindlichkeit, die wir den Templern dafür schuldig sind und bleiben, dass sie als Hülle und Schutz für die Geheimnisse des inneren Bundes dienten und eine neue Vereinigung stifteten 1314, unmittelbar am Todestage Molais, wodurch uns diese Geheimnisse erhalten wurden. Drittens den Sarg Bojens, in welchem Molau die Dokumente und Kleinodien, welche sich auf diese Geheimnisse beziehen, bewahrt hatte. Viertens, im höchsten Sinne auch das Grab Christi, den wir als Menschensohn eine kurze Zeit seiner Gottheit ermangeln sehen. Auf dem Sarge, das mit Jehova, dem alten Meisterwort, der Totenkopf, die Kreuzknochen und die Akazie als Zeichen der Unsterblichkeit. Wir feiern dieses Andenken Molais früher unter der Hülle von Adonirams unschuldigem Tode, und schon der Sarg im dritten Grade bedeutet unseres Meisters Andenken. Beim Feste am 11. März steht mitten auf dem schwarzen Fußboden im Zentrum ein Sarg, in welchem die natürliche Größe in großmeisterlicher Tracht Molai ruht.